Zehnter Abschnitt. Die 12 Asen, ihre Zeichen am Himmel und die 12 Sternbilder der Ekliptik. Unsere Astronomen üben die schöne Sitte, neu entdeckte Sterne nach berühmten Männern zu benennen. Der Brauch ist uralt. Schon vor Jahrzehntausenden wurden die Sternbilder der Ekliptik, das ist die Sonnenbahn am Himmel, nach berühmten Asen bzw. deren Wappenzeichen, dem Totem, dem Stammeswappen benannt. Die Geschlechterzeichen germanisch-atlantischer Fürsten lassen sich zum Teil jetzt noch im Tierkreise nachweisen. Der atlantische Kriegsase hatte das Zeichen des Wassermanns. Wodans Wappenzeichen und Sternbild ist der große Bär. Die Milchstraße ist die Straße Wodans, dem der Mittwoch, englisch Wednesday, das ist Wodans Tag, geweiht ist. Ein Sternbild ist nach dem Asen Orion oder Arion, dem König der Arier, benannt, das Sternbild Jungfrau nach der Mutter Gottes und Himmelskönigin, der Jungfrau Maya oder Mylitta oder Isis oder Freya. Die Sonne ist das Zeichen für Theos oder Zeus oder Zius oder Tius, gleich Deutsch. In Pollux ist der Ase Apollyon, siehe Offenbarung 12, Vers 14, angedeutet. Der Brauch, Geschlechterzeichen, Stammeszeichen zu führen, übernahmen die farbigen Völker von Atlantis Amerika von den arischen Einwanderern mit zunehmender Rassenmischung. Cortes fand auf seinem Zuge nach Mexiko Wappenzeichen wie Adler, Löwe, Kreuz und so weiter, die germanische Völker heute noch tragen. Den Leser von Indianerbüchern wird erinnerlich sein, welche Rollen die Stammeszeichen Adler, Bär, Schlange, Drache, schwarze Hand und so weiter in den Kriegsgeschichten der Rothäute spielen. Dadurch, dass die Bastardvölker ihre Stammeszeichen in den Tierkreis brachten, ist die urgermanische Benennung der Sternbilder und sind die Stammeszeichen der Germanen und der germanisch-atlantischen Asen und die in Stern und alten Stammeszeichen niedergelegte Vorgeschichte unserer Ahnen nicht leicht zu erkennen. Ausführliche Untersuchungen hierüber findet der Leser bei E. Beta in dessen Buch Erde und unsere Ahnen ab Seite 258. Sie tragen in sehr dankenswerter Weise dazu bei, Licht in die dunkle Vorgeschichte der germanischen Kultur zu bringen. Es gab auch Zeichen für ganze Völker, welche die Mitglieder derselben trugen. In der Bibel finden wir erwähnt das Zeichen Gottes und des Untieres, siehe Offenbarung Johannes 7, 2-3. Das Lamm, das Siegel Gottes an den Stirnen, siehe Offenbarung Johannes 6, 7, 3, 9, 4. Den Drachen, die alte Schlange, das Malzeichen des Tieres an der Stirne oder an der Hand, siehe Offenbarung Johannes 14. Anbetung des Bildes des Tieres, weißes Pferd. Die Offenbarung Johannes enthält uralte Geschichte von Atlantis und germanischen Asen, freilich bunt durcheinandergeworfen und vielfach gefälscht und aus der Vergangenheit in die Zukunft übertragen. Das Zeichen Gottes, des Herrn aller Herren, des atlantischen Oberkönigs, war das uralte germanische Hakenkreuz. Man findet es daher auf den Statuen des ägyptischen Gottes Osiris, auf den uralten Königsstatuen der Osterinsel, auf der Buddha-Statue und so weiter und wurde von den Germanen an die Stirne geschrieben, sprich tätowiert, oder an einem Stirnband getragen, um sich damit vom Niederrassentum, dem großen Tier und Untier der Bibel, zu unterscheiden. Vergleiche auch Hesekiel 9, 4 und 6. Das arische Hakenkreuz ist nach R.P.H. Gregg On the Meaning and the Origin of the Philfoot and Swastika, Westminster 1884, das Zeichen des höchsten arischen Gottes und wurde auch auf die Stirn geschrieben. Die Sitte des Bekreuzigens erinnert noch daran. Über das arische Zeichen Gottes siehe auch die Bücher von Dr. Schliemann, Troja, Ilios, Tirins, sämtlich verlegt bei Brockhaus in Leipzig. Die Zeichen, das Wappen des großen Untiers, waren nach der Bibel und nach den alten Sternenkarten Schlange, Drache, Wolf. Die Zeichen wurden von den Anhängern des Tieres auf die Hand tätowiert. Ein Wappenzeichen der Germanen war auch das Lamm, das Sinnbild der Gutmütigkeit und Unschuld. Geduldig wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, und still wie ein Lamm vor seinem Scherer. Das Sinnbild Lamm passt heute noch ausgezeichnet auf die Deutschen. Mit den Schafen und Lämmern aus dem Hause Israels sind Germanen, Kelten, Chelden, Helden gemeint. Jesus will die verlorenen Schafe Israels wieder zusammenbringen, das heißt, sie in einem Reiche wieder vereinigen. Der Name Israel ist ein urgermanischer Name für germanische Stämme und findet sich schon lange vor den Juden in Palästina von ausgewanderten Germanenstämmen dorthin gebracht. Die Hebräer haben sich diesen Namen angeeignet, um als Höherrassige, als Heilige Gottes und Träger der Verheißung zu gelten. Die 12 Geschlechter Israels waren 12 Germanenstämme, keine Hebräer.